Der Schädel unserer Heldin ist in früheren Museumszeiten leider zu gut gesäubert worden. Man hatte im 20. Jahrhundert keine Ahnung, was einmal möglich sein wird. Wirklich schade, dass da kein Zahnstein mehr vorhanden ist, sagt Alt. Wir zahlen und gehen zu unseren Autos. Gipfeli und Kaffee werden vermutlich an unseren Zähnen keine Spuren für die Ewigkeit hinterlassen. Für die Anthropologen der Zukunft sind Zahnbürsten ein Fluch. Und dann traf aus Bad Dürrenberg eine Meldung ein, die uns alle elektrisierte. Bereits während der Ausgrabungen, insbesondere jener im Bereich des Grabens, in dem die Wasserleitung lag, hatten die Archäologen zahlreiche Funde gemacht. Objekte, die den Ausgräbern des Jahres 1934 entgangen oder entfallen waren, sodass sie wieder verschüttet wurden. Darunter waren Tierzähne, Feuerstein-Artefakte, aber auch Reste von Schildkrötenpanzern und immer wieder menschliche Knochenfragmente. Der Grabungstechniker Fred Timm war es, der einen winzigen, merkwürdig geformten Knochen freilegte. Dieser erinnerte ihn an jenes Bild, das der Anthropologe Jörg Orschied den Ausgräbern gezeigt hatte, mit der Bitte darauf besonders zu achten. Ein Pars Petrosa, ein Felsenbein. Jener Knochen, in dem das menschliche Erbgut am dauerhaftesten konserviert bleibt. Und tatsächlich, Tims Auge hatte nicht getrogen. Er hatte eines der Felsenbeine des Kindes entdeckt. Alle Beteiligten konnten es kaum fassen. Eröffnete sich nun doch die Chance, die DNA des Kindes zu entschlüsseln? Sollten wir endlich die Identität des Kindes erfahren? Waren hier Mutter und Kind gemeinsam bestattet worden, oder war der Frau ein fremder Säugling beigegeben oder dem Kind eine fremde Frau? Die Begeisterung war umso größer, weil alle schon die Hoffnung aufgegeben hatten, auch dieses 9000 Jahre alte Rätsel jemals zu lösen. Der winzige Knochen wurde von der Genetikerin Sandra Penske in einer Kühltasche ans Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie nach Leipzig gebracht, wo alles daran gesetzt werden sollte, das Geheimnis des Kindes zu lüften.